Sarai, Abrams Frau, hatte ihm keine Kinder geboren, sie hatte aber eine ägyptische Leibmagd, die Hagar hieß. Da sagte Sarai zu Abram: »Du siehst, dass der Herr mir Kindersegen versagt hat. Tue dich doch zu meiner Leibmagd, vielleicht erhalte ich durch sie einen Sohn.« Als Abram auf diesen Vorschlag seiner Frau einging, nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Leibmagd Hagar, nachdem Abram 10 Jahre lang im Lande Kanaan gewohnt hatte, und gab sie ihrem Manne Abram zum Weibe. Er tat sich dann zu Hagar, und sie wurde guter Hoffnung. Als sie aber merkte, dass sie Mutter werden würde, sah sie ihre Herrin geringschätzig an. Da sagte Sarai zu Abram: »Die Kränkung, die mir zugefügt wird, ist deine Schuld. Ich selbst habe dir meine Leibmagd in die Arme gegeben. Jetzt aber, da sie fühlt, dass sie Mutter werden wird, sieht sie mich geringschätzig an. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir.« Da sagte Abram zu Sarai: »Deine Leibmagd steht ja doch in deiner Gewalt. Mache mit ihr, was dich gut dünkt.« Als nun Sarai sie hart behandelte, entfloh sie ihr. Da fand der Engel des Herrn sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Sur, und er fragte sie: »Hagar, Leibmagd Sarais, wo kommst du her und wohin willst du?« Sie antwortete: »Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai.« Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: »Kehre zu deiner Herrin zurück und unterwirf dich ihrer Gewalt.« Dann fuhr der Engel des Herrn fort: »Ich will deine Nachkommenschaft überaus zahlreich werden lassen, so dass sie vor Menge nicht soll gezählt werden können.« Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr: »Du bist jetzt guter Hoffnung und wirst Mutter eines Sohnes werden, den du Ismael, das heißt Gott hört, nennen sollst. Denn der Herr hat auf deinen Notschrei gehört. Der wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn, und zum Trotz von all seinen Brüdern wird er wohnen.« Da nannte sie den Namen des Herrn, der mit ihr geredet hatte. »Du bist ein Gott des Schauens, denn«, sagte sie, »ich habe wirklich hier den geschaut, der nach mir geschaut hat.« Darum nennt man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Er liegt bekanntlich zwischen Kades und Beret. Hagar gebar dann dem Abram einen Sohn, und Abram gab seinen Sohne, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Abram war aber 86 Jahre alt, als Hagar ihm Ismael gebar. Als nun Abram 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm: »Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Ich will einen Bund zwischen mir und dir stiften und dich überaus zahlreich werden lassen.« Da warf sich Abram auf sein Angesicht nieder, und Gott redete weiter mit ihm so: »Wisse wohl, mein Bund mit dir geht dahin, dass du der Stammvater einer Menge von Völkern werden sollst. Darum sollst du hinfort nicht mehr Abram, das heißt erhabener Vater, heißen, sondern dein Name soll Abraham, das heißt Vater einer Menge, lauten. Denn zum Stammvater einer Menge von Völkern habe ich dich bestimmt. Ich will dich also überaus zahlreich werden lassen und dich zum Stammvater von ganzen Völkern machen. Auch Könige sollen von dir abstammen, und ich will meinen Bund aufrechterhalten zwischen mir und dir und deiner Nachkommenschaft nach dir, Geschlecht für Geschlecht, als einen ewigen Bund, um dein Gott zu sein und der Gott deiner Nachkommenschaft nach dir. Und ich will dir und deiner Nachkommenschaft nach dir das Land, in dem du jetzt als Fremdling weilst, nämlich das ganze Land Kanaan, als ewiges Besitztum geben und will ihr Gott sein.« Weiter sagte Gott zu Abraham: »Was dich aber betrifft, so sollst du den Bund mit mir halten, du samt deiner Nachkommenschaft nach dir, Geschlecht für Geschlecht. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt und der zwischen mir und euch und deiner Nachkommenschaft nach dir besteht. Alles Männliche soll bei euch beschnitten werden, Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll das Zeichen des Bundes zwischen mir und euch sein. Jedes Kneblein soll, wenn es 8 Tage alt ist, bei euch die Beschneidung empfangen, Geschlecht für Geschlecht, auch der im Hause geborene und der für Geld von irgendeinem Ausländer gekaufte Knecht, der nicht zu deiner Nachkommenschaft gehört. Ja, beschnitten soll werden sowohl der in deinem Hause geborene als auch der für Geld von dir gekaufte Knecht. Darin soll mein Bundeszeichen an eurem Leibe bestehen, als ein ewiges Bundeszeichen. Ein unbeschnittener Männlicher aber, der am Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten worden ist, ein solcher Mensch soll aus seinen Volksgenossen ausgerottet werden. Er hat den Bund mit mir gebrochen. Weiter sagte Gott zu Abraham: Deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah, das heißt Fürstin soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und dir auch von ihr einen Sohn geben. Ja, ich will sie segnen, dass sie die Mutter ganzer Völker werden soll. Sogar Könige von Völkern sollen von ihr abstammen. Da warf sich Abraham auf sein Angesicht nieder und lachte, denn er dachte bei sich: Sollte einem 100-Jährigen noch ein Sohn geboren werden? Oder sollte die 90-jährige Sarah noch Mutter werden? So sagte denn Abraham zu Gott: Möchte doch Ismael vor dir am Leben bleiben? Doch Gott antwortete: Ganz gewiss wird dir deine Frau Sarah einen Sohn gebären, den du Isaak, das heißt Lacher, nennen sollst. Und ich will meinen Bund mit ihm aufrechterhalten, als einen ewigen Bund, auch für seine Nachkommenschaft nach ihm. Aber auch in Betreff Ismaels habe ich dich erhört. Wisse wohl, ich will ihn segnen und fruchtbar werden lassen und ihm eine überaus zahlreiche Nachkommenschaft verleihen. 12 Fürsten soll er zu Nachkommen haben, und ich will ihn zu einem großen Volke machen. Aber meinen Bund will ich mit Isaak aufrechterhalten, der dir von Sarah übers Jahr um diese Zeit geboren werden soll. Als Gott nun seine Unterredung mit Abraham beendet hatte, fuhr er zum Himmel empor von Abraham weg. Darauf nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle in seinem Hause geborenen Knechte, sowie alle seine für Geld gekauften Knechte, alle männlichen Personen in seinem Hause und vollzog die Beschneidung an ihnen noch an eben diesem Tage, wie Gott es ihm geboten hatte. Abraham war aber 99 Jahre alt, als er vorschriftsgemäß beschnitten wurde, und sein Sohn Ismael war 13 Jahre alt, als man ihn vorschriftsgemäß beschnitt. An einem und demselben Tage wurde Abraham und sein Sohn Ismael beschnitten. Und mit ihm wurden alle männlichen Personen in seinem Hause beschnitten, sowohl die im Hause geborenen als auch die für Geld von Ausländern gekauften Knechte. Dann erschien ihm der Herr bei den Terebinden Mamres, während er gerade um die Zeit der Mittagshitze am Eingang des Zeltes saß. Als er nämlich aufblickte und hinsah, standen plötzlich 3 Männer vor ihm. Kaum hatte er sie erblickt, da eilte er ihnen vom Eingang des Zeltes aus entgegen, verneigte sich bis auf den Boden und sagte: »O Herr, wenn ich irgend Gnade in deinen Augen gefunden habe, so geh doch nicht bei deinem Knechte vorüber. Man soll euch etwas Wasser holen, damit ihr euch die Füße waschen könnt. Dann ruht euch unter dem Baume aus. Und ich will euch etwas zu essen holen, damit ihr euch erquicket. Danach möget ihr weitergehen. Wozu wäret ihr sonst bei eurem Knechte vorübergekommen?« Sie antworteten: »Tue so, wie du gesagt hast.« Da eilte Abraham zu Sarah ins Zelt und sagte: »Nimm schnell 3 Maß Mehl, feines Mehl, knete es und backe Kuchen.« Dann lief Abraham zu den Kindern, nahm ein zartes, schönes Kalb und übergab es dem Knechte. Der musste es schnell zubereiten. Dann holte er dicke und süße Milch und das Kalb, das er hatte zubereiten lassen, und setzte es ihnen vor. Er selbst aber bediente sie unter dem Baume, während sie aßen. Da fragten sie ihn: »Wo ist deine Frau Sarah?« Er antwortete: »Drinnen im Zelt.« Da sagte jener: »Übers Jahr um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen. Da wird deine Frau Sarah einen Sohn haben.« Sarah horchte aber am Zelteingang, der hinter ihm war. Abraham und Sarah waren aber alt und hochbetagt, so dass Sarah nach ihrer leiblichen Beschaffenheit keine Kinder mehr erwarten konnte. Darum lachte Sarah in sich hinein und dachte, »Jetzt, nachdem ich verblüht bin, sollte ich noch an Liebe denken? Und mein Eheherr ist ja auch alt.« Da sagte der Herr zu Abraham, »Warum hat denn Sarah gelacht und denkt, sollte ich, alte Frau, wirklich noch Mutter werden? Ist etwa für den Herrn irgendetwas unmöglich? Zu der bestimmten Zeit komme ich übers Jahr wieder zu dir. Da wird Sarah einen Sohn haben.« Da leugnete Sarah und sagte, »Ich habe nicht gelacht«, denn sie fürchtete sich. Er aber entgegnete, »Doch, du hast gelacht.« Hierauf brachen die drei Männer von dort auf und blickten schon nach Sodom hinab, während Abraham mit ihnen ging, um ihnen das Geleit zu geben. Da dachte der Herr, »Sollte ich vor Abraham geheim halten, was ich zu tun vorhabe?« Abraham soll ja doch zu einem großen und mächtigen Volke werden, und in ihm sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Denn ich habe ihn zu meinem Freunde erkoren, damit er seinen Kindern und seinem ganzen Hause nach ihm ans Herz lege, den Weg des Herrn innezuhalten, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr an Abraham alles in Erfüllung gehen lasse, was er ihm verheißen hat. So sagte denn der Herr, »Das Geschrei über Sodom und Gemorra ist gar groß geworden, und ihre Sünde ist wahrlich sehr schwer. Darum will ich hinabgehen und zusehen, ob sie wirklich ganz so gehandelt haben, wie die lauten Klagen, die zu mir gedrungen sind, von ihnen melden, oder ob es sich nicht so verhält. Ich will es erkunden.« Hierauf wandten sich die anderen beiden Männer von da weg und gingen auf Sodom zu, während Abraham noch vor dem Herrn stehen blieb. Da trat Abraham näher heran und sagte, »Willst du wirklich den Gerechten zugleich mit dem Gottlosen umkommen lassen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du die wirklich umkommen lassen und nicht lieber dem Orte vergeben um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Fern sei es von dir, so zu handeln, den Gerechten zusammen mit dem Gottlosen ums Leben zu bringen, so dass es dem Gerechten ebenso ergeht wie dem Gottlosen. Das sei ferne von dir. Der Richter der ganzen Erde muss doch Gerechtigkeit üben.« Da antwortete der Herr, »Wenn ich in Sodom 50 Gerechte innerhalb der Stadt finden sollte, so will ich dem ganzen Ort um ihretwillen vergeben.« Darauf nahm Abraham wieder das Wort und sagte, »Ach siehe, ich habe es gewagt, zu dem Allherrn zu reden, obgleich ich nur Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten noch 5. Willst du wegen dieser 5 die ganze Stadt vernichten?« Er antwortete, »Ich will sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde.« Darauf fuhr Abraham fort, ihn nochmals anzureden und sagte, »Vielleicht finden sich derer dort 40. Jener erwiderte, »Ich will ihnen um der 40 willen nichts tun.« Abraham sagte, »Möge doch der Allherr nicht zürnen, wenn ich nochmals rede. Vielleicht finden sich dort nur 30. Er antwortete, »Ich will ihnen nichts tun, wenn ich dort 30 finde.« Er sagte weiter, »Siehe doch, ich habe es gewagt, zu dem Allherrn zu reden. Vielleicht finden sich dort nur 20. Er antwortete, »Ich will sie um der 20 willen nicht vernichten.« Da sagte er, »Möge doch der Allherr nicht zürnen, wenn ich noch dies eine Mal rede. Vielleicht finden sich dort nur 10. Er erwiderte, »Ich will sie auch schon um der 10 willen nicht vernichten.« Hierauf ging der Herr weg, als er das Gespräch mit Abraham beendet hatte. Abraham aber kehrte nach Hause zurück. Als nun die beiden Engel am Abend nach Sodom kamen, saß Lot gerade am Tor von Sodom. Sobald Lot sie erblickte, erhob er sich vor ihnen, verneigte sich mit dem Angesicht bis zur Erde und sagte, »Bitte, meine Herren, kehrt doch im Hause eures Knechtes ein, um dort zu übernachten, und wascht euch die Füße. Morgen früh möget ihr euch dann wieder aufmachen und eures Weges ziehen.« Sie aber antworteten, »Nein, Wir wollen hier auf dem freien Platz übernachten.« Da nötigte er sie dringend, bis sie bei ihm einkehrten und in sein Haus kamen. Dann bereitete er ihnen ein Mahl und ließ ungesäuerte Kuchen backen, die sie aßen. Noch hatten sie sich nicht schlafen gelegt, als die Männer der Stadt, die Bürger von Sodom, das Haus umzingelten, jung und alt, die ganze Bevölkerung bis auf den letzten Mann. Die riefen nach Lot und sagten zu ihm: »Wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Bringe sie zu uns heraus, damit wir uns an sie machen.« Da trat Lot zu ihnen hinaus vor die Tür, schloss aber die Tür hinter sich zu und sagte: »Meine Brüder, vergeht euch doch nicht so arg. Hört, ich habe zwei Töchter, die noch mit keinem Manne zu tun gehabt haben. Die will ich zu euch herausbringen, macht dann mit ihnen, was euch beliebt. Nur diesen Männern tut nicht zuleide, nachdem sie einmal unter dem Schatten meines Daches gekommen sind.« Doch sie antworteten: »Zurück da!« Und weiter sagten sie: »Der ist der einzige Fremde, der hierher gekommen ist und hat doch immerfort den Herrn gespielt. Warte, wir wollen es mit dir noch schlimmer machen als mit jenen.« So drangen sie denn auf den Mann, auf Lot mit Gewalt ein und kamen heran, um die Tür zu erbrechen. Doch die Männer streckten ihre Hände heraus, zogen Lot zu sich ins Haus hinein und verschlossen die Tür. Dann schlugen sie die Leute vor der Haustür mit Blindheit, klein und groß, so dass sie sich vergebens bemühten, den Eingang zu finden. Darauf sagten die Männer zu Lot: »Wen du sonst noch hier hast, einen Schwiegersohn sowie deine Söhne und Töchter und wer dir sonst noch in der Stadt angehört, die lass aus diesem Orte weggehen. Denn wir wollen diesen Ort zerstören, weil schlimme Klagen über ihn vor dem Herrn laut geworden sind. Daher hat der Herr uns gesandt, die Stadt zu zerstören.« Da ging Lot aus dem Hause hinaus und sagte zu seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten: »Macht euch auf und verlasst diesen Ort, denn der Herr will die Stadt zerstören.« Aber er kam seinen Schwiegersöhnen vor, wie einer, der Scherz mit ihnen trieb. Als dann die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile mit den Worten: »Auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier bei dir anwesend sind, damit du nicht auch wegen der Sündhaftigkeit der Stadt ums Leben kommest.« Als er immer noch zögerte, fassten die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte. Sie führten ihn hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. Als sie sie nun ins Freie hinausgeführt hatten, sagte der eine: »Rette dich, es gilt dein Leben. Sieh dich nicht um und bleibe nirgends in der Jordanebene stehen. Rette dich auf das Gebirge, damit du nicht auch ums Leben kommest.« Da antwortete ihnen Lot: »Ach nein, Herr, bedenke doch, dein Knecht hat Gnade in deinen Augen gefunden, und du hast mir die große Barmherzigkeit erwiesen, mich am Leben zu erhalten. Aber ich vermag mich nicht auf das Gebirge zu retten, das Verderben würde mich ereilen, so dass ich doch sterben müsste. Siehe, dort ist eine Ortschaft in der Nähe, so dass ich dahin fliehen könnte. Sie ist ja auch nur klein. Dorthin möchte ich mich retten. Sie ist ja doch nur klein. Dann könnte ich am Leben bleiben.« Da antwortete er ihm: »Nun gut, ich will dir auch in diesem Stück zu Willen sein, dass ich den Ort, von dem du sprichst, nicht zerstöre. Rette dich eilends dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist.« Daher hat der Ort den Namen Zoar, das heißt Kleinigkeit, erhalten. Als dann die Sonne über dem Lande aufgegangen und Lot in Zoar angekommen war, ließ der Herr Schwefel und Feuer vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra regnen und vernichtete diese Städte und die ganze Jordanebene samt allen Bewohnern der Ortschaften und allem, was auf den Fluren gewachsen war. Lots Frau aber hatte sich hinter ihm umgeschaut, da wurde sie zu einer Salzsäule. Als Abraham sich dann am folgenden Morgen in der Frühe an dem Ort begab, wo er vor dem Herrn gestanden hatte und nach Sodom und Gomorra hinabschaute und die ganze Gegend der Jordanebene überblickte, Da sah er, wie der Rauch vom Lande aufstieg, gleich dem Rauch eines Schmelzofens. Gott aber hatte, als er die Städte der Jordanebene zerstörte, an Abraham gedacht und Lot mitten aus der Zerstörung entkommen lassen, als er die Städte zerstörte, in denen Lot gewohnt hatte. Lot zog dann aus Zoar weiter aufwärts und wohnte zusammen mit seinen beiden Töchtern im Gebirge, denn er fürchtete sich, in Zoar zu bleiben. Er ließ sich vielmehr mit seinen beiden Töchtern in einer Höhle nieder. Da sagte die Ältere zu der Jüngeren: »Unser Vater ist alt, und es ist kein Mann mehr im Lande, der Umgang mit uns haben könnte, wie es aller Welt Brauch ist. Komm, wir wollen unserem Vater Wein zu trinken geben und uns zu ihm legen, damit wir unser Geschlecht durch unseren Vater fortpflanzen.« So gaben sie denn ihrem Vater an jenem Abend Wein zu trinken, und die Ältere ging hinein und legte sich zu ihrem Vater. Er aber merkte nichts davon, weder wie sie sich niederlegte, noch wie sie aufstand. Am andern Morgen sagte dann die Ältere zu der Jüngeren: »Siehst du, ich habe in der vorigen Nacht bei meinem Vater gelegen. Wir wollen ihm auch heute Abend Wein zu trinken geben. Dann gehst du hinein und legst dich zu ihm, damit wir unser Geschlecht durch unseren Vater fortpflanzen.« So gaben sie denn ihrem Vater auch an diesem Abend Wein zu trinken, und die Jüngere stand auf und legte sich zu ihm. Er aber merkte nichts davon, weder wie sie sich niederlegte, noch wie sie aufstand. So wurden denn die beiden Töchter Lots von ihrem Vater schwanger. Und die Ältere gebar einen Sohn und nannte ihn Moab, das heißt vom Vater. Der ist der Stammvater der heutigen Moabiter. Die Jüngere gebar auch einen Sohn und gab ihm den Namen Ben-Ammi, das heißt Sohn meines Vaters. Der ist der Stammvater der heutigen Ammoniter.